Frühstücke dir und wieder. Kriegst du vom Finanzamt hier. Willst mit dem Teufel du dich messen? Kannst du das gleich vergessen? Er sagt, zwei Wünsche hast du frei. Garantie ist leider nicht dabei. Reich und begehrt ist der Wunsch von allen. Du wirst immer auf die Schnauze fallen. Und die Moral von der Geschichte: Dealen mit dem Teufel nicht. Und die Moral von der Geschichte: Dealen mit dem Teufel nicht. Moral von der Geschichte: Dealen mit dem Teufel nicht. Und die Moral von der Geschichte: Dealen mit dem Teufel nicht.